Kundgabe 5766. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.09.1953. Drängen des Geistes. Unzufriedenheit. Wohl werdet ihr getrieben von meinem Geist, meinen Willen zu erfüllen, doch ihr werdet nicht dazu gezwungen, denn Zwang würde eurer Seele schaden. Opfert ihr mir aber voll und ganz euren Willen auf, gebet ihr bewusst jeden Widerstand gegen mich auf, also dass ihr wollet, nur mir zu Willen zu sein. Dann könnet ihr nicht anders, als euch in der Ordnung zu bewegen, die mein Grundprinzip ist, von Ewigkeit. Ihr werdet dann nicht mehr bewusst gegen diese Ordnung verstoßen. Ihr werdet euch stets so verhalten, wie ich es von euch verlange. Ihr werdet also nicht mehr bewusst sündigen. Denn ihr kommet dann willig dem Drängen des Geistes nach. Ihr lasset euch von ihm lenken, und also werdet ihr von mir gelenkt, und wahrlich recht. Doch ihr sollet und könnet auch mehr tun, als nur die Sünde meiden und das Unrecht zu verabscheuen. Ihr werdet auch dazu veranlasst durch meinen Geist, gebet ihr aber diesem seinem Drängen nicht nach, so seid ihr auch nicht zufrieden mit euch selbst, ohne aber gesündigt zu haben, denn ihr verstoßet zwar nicht gegen die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe, erfüllet sie aber auch nicht eifrig und eure Seele empfindet ein Manko und es bedrückt sie, denn sie spürt, dass sie keine Fortschritte macht in ihrer Entwicklung. Jede Unzufriedenheit mit sich selbst ist eine Äußerung der Seele, die sich bedrückt fühlt. Ihr Menschen sollet nicht auf immer gleicher Stufe verharren. Ihr sollet streben. Ihr sollet alles tun, was die Aufwärtsentwicklung fördert. Und ihr sollt ständig arbeiten an euch. Und dazu regt euch der Geist ständig an. Kommet ihr seiner Anregung nach, dann werdet ihr auch einen inneren Frieden verspüren. Denn ihr habt dann meinen Willen erfüllt. Und dieses Gefühl beglückt euch. Euren Willen, in meinen Willen einzugehen, achte ich wohl und bewerte ihn recht. Doch versuchet, auch in die Tat umzusetzen, was ihr mir versprechet. Versuchet ständig mehr Liebe zu geben, uneigennützige Liebewerke zu verrichten. Versuchet euer ganzes Leben auf Liebe aufzubauen. Dann werdet ihr in Übereinstimmung mit meinem Geist in euch leben. Und dann höret ihr nur noch auf ihn. Und ihr lasset alles unbeachtet, was von anderer Seite zu euch geredet wird. Lasset den Geist in euch Oberherrschaft gewinnen. Ordnet euch voll und ganz meinem Willen unter und bleibet in ständigem Streben nach Vollkommenheit. Und euer Herz wird von einem Frieden erfüllt sein, der mich und meine Gegenwart in euch bekundet. Denn dann seid ihr euch meiner Gegenwart bewusst und könnet nicht anders als in vollster Harmonie leben mit mir und meinem Geist. Amen.